HR2 Kultur. The Artist's Corner. Hörspiel. Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Wo ist er? Wo ist er denn? Vielleicht hier. Vielleicht soll ich auf den Baum klettern oder so. Die Äste sind zu weit oben. Oder ich verstecke mich einfach. Ah, da! Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Great Depressions. Mein Name ist Malte Scholz, ich bin 42 Jahre alt und ich wurde am 12. September 1976 in Hamburg, Langenhorn, an der Grenze zu Norderstedt geboren. Mein Vater war Baustatiker, Ingenieur bei der Philipp Holzmann AG und meine Mutter Krankenschwester im Heidberger Krankenhaus. Da hat sie in Vollzeit gearbeitet. Zumindest so lange, bis mein Bruder Martin dann geboren wurde, 2 Jahre vor mir. Da hat sie dann in Teilzeit gemacht. Und als ich dann kam, 2 Jahre nach meinem Bruder Martin, da hat sie ganz aufgehört. Im Juli 96 habe ich mein Abitur abgeschlossen am Gymnasium Langenhorn mit der Durchschnittsnote 2,5. Und dann habe ich Wehrdienst geleistet bei der 1. und 3. Panzerartilleriebataillon 515 in Kenninghusen. Und Moment, da ist ein Ast, da muss ich runter. Danach habe ich dann mit einer Berufsausbildung angefangen. Als sogenannter Datenverarbeitungskaufmann habe ich für die Pascal Software Service GmbH gearbeitet. Das war ein kleines mittelständisches Unternehmen, das sich auf Bekleidungsfirmen spezialisiert hat. Und für die besagten Bekleidungsfirmen musste ich die Suchmasken programmieren. Das heißt, alles fand nur noch per EDV am Computer statt. Das heißt, vom kleinsten Knopf bis hin zur größten Stoffware konnte man alles in den Computer eintippen und dann spuckte die Warnliste aus. Das musste ich machen, das musste ich programmieren. Deswegen musste ich mehrere Programmiersprachen gleichzeitig beherrschen. Die allererste Sprache, die man mir beigebracht hat, das war ROSI, eine Mischung zwischen Basic und Turbo Pascal, nur ein bisschen komplexer. Zusätzlich musste ich noch die Datenbanksprache SQL beherrschen und über die Berufsschule habe ich dann gelernt, wie man Excel-Tabellen programmiert. Und ich habe mich auch mit C und C++ bekannt gemacht. Das ist ja eine Programmiersprache, die heutzutage in der Wirtschaft immer noch verwendet wird, weil sie als Tool zügig durchläuft und auch schnell kompiliert werden kann. Und nach einem Jahr des Programmierens habe ich gesagt, ja, eigentlich möchte ich doch mehr mit Menschen zu tun haben, bitteschön, und weniger mit Computern. Aus dem Grund bin ich dann im selben Betrieb nochmal woanders hingegangen, ins Sekretariat nämlich. Moment, ich habe gerade was gehört, ein Knacken. Ich glaube, er ist weg. Wir sind. Und dann war ich im Sekretariat. Und da hatte ich natürlich sehr viel Kontakte mit Menschen gehabt. Den Kundenstamm, den wir besaßen, den habe ich täglich angerufen. Ich habe ihnen E-Mails geschrieben, Briefe und so weiter und so fort. Und nach insgesamt 2,5 Jahren Berufsausbildung habe ich dann meinen Bürokaufmann gemacht. Leider wurde ich von dem Betrieb nicht übernommen, der mich ausgebildet hat. Ich bin plötzlich arbeitslos gewesen. Fast ein Jahr lang hatte ich keine Arbeit mehr gehabt. Ich habe hier und da immer noch ein paar Gelegenheitsjobs gehabt. Zum Beispiel war ich Richtfunker in einer Rohrreinigungsfirma und auch Telefonist bei Talkline. Nur diese Jobs waren nicht so richtig fruchtbar. Man konnte keine Existenz darauf aufbauen. Deswegen habe ich aus Frustempfinden relativ zügig immer das Handtuch geworfen. Und aus dem Frust, der sich allmählich immer mehr bei mir aufgestaut hatte und aufgrund von Existenzängsten und Geldnöten, fing ich auch an, des Öfteren mal zur Flasche zu greifen. Und an einigen dunklen Augenblicken dachte ich auch mal an so etwas wie zum Beispiel Selbstmord. Ich bin dann, nach einem kurzen Aufenthalt in der geschlossenen Anstalt im Kreiskrankenhaus Ochsenzoll, bin ich dann im Winter 2000-2001 nach Frankfurt gekommen, am Main. Dort habe ich mich eingeschrieben als Student der Theater-, Film- und Medienwissenschaft mit den Nebenfächern Philosophie und Anglistik. Da habe ich dann 3 Jahre lang Theatertheorie studiert. Und nach diesen 3 Jahren habe ich festgestellt, ich möchte eigentlich eher praxisorientiert im Theater arbeiten und nicht nur theoretisch. Deswegen bin ich im Winter 2003, 2004 nach Gießen gezogen, habe mich dort eingeschrieben an der Liebig-Universität bei der sogenannten angewandten Theaterwissenschaft. Von da an hatte ich natürlich sehr viel mit Theater am Hut gehabt, bis zu meinem Diplom im Jahre 2012, das ich mit Auszeichnung bestanden habe. Und während meiner ganzen Zeit in Gießen habe ich zu all meinen Kollegen und Freunden immer gesagt, sobald ich mein Diplom in der Tasche habe, werde ich nach Frankfurt zurückziehen, dort eine Frau für mich finden, sie heiraten und mit ihr gemeinsam eine Familie gründen. Und jetzt bin ich hier. Und ich frage mich gerade, was ist denn das Beste, das ich heute in dieser Sendung für uns herausholen kann? Für Sie und für mich? Für uns alle hier? Denn schließlich geht es heute nicht um meine Person. Es geht auch nicht um Ihre Person. Es geht eher um die Tatsache, dass wir die nächsten 40, 50 Minuten haben, die wir gemeinsam teilen können. Wenn ich also jetzt die absolute Freiheit hätte, was ich mit den nächsten 30, 40 Minuten anfangen möchte. Und Sie natürlich auch. Das heißt aber, dass wir an dieser Stelle nichts mehr machen müssen. Wir müssen jetzt nichts mehr produzieren. Warum denken wir Menschen ständig dran, dass wir immer irgendetwas produzieren müssen? So als wäre es ein Bestandteil unserer eigenen Natur. Aber das hat mit Natur doch überhaupt nichts zu tun. Warum werden wir Menschen ständig darauf getrimmt, mit uns selber im Widerspruch zu stehen? Und das Einzige, was wir dabei sein wollen, das ist dieser Fluss hier. Das ist das, was wir sein wollen. Und alles andere brauchen wir doch nicht. Also, wenn wir jetzt an dieser Stelle uns mal alles andere wegdenken würden und unseren Fokus nur noch auf diesen Fluss hier setzen oder auf diesen Wald da hinten. Ich glaube, die Qualität ist tatsächlich. Ich glaube, das, was ich sagen kann, ist tatsächlich, wenn ich sagen kann, ich kann nicht mehr weitermachen. Ich bin am Ende. Das ist dann vollkommen okay. Wenn ich dann nichts mehr produzieren kann, also auch hier im Tonstudio zum Beispiel nicht, und Sie hören mir dabei zu, wie ich die ganze Zeit über komplett versage. Aber am Ende, im Endeffekt dann sagen zu können, das war okay. Das war vollkommen in Ordnung. Und vielleicht war es sogar besser, dass es nicht das war, was ich eigentlich haben wollte. Also ein Hörspiel. Sondern eher eine Art depressiven Zustand, für den man dankbar sein kann. Und dass ich Sie darauf hingewiesen habe, dass er durchaus existiert. So wie dieser Wald hier. Der ist einfach nur da. Und ist das nicht schon genug, dass er einfach nur da ist? Und dass ich in diesem Wald herumlaufe? Reicht das nicht schon aus? Und dass das alles hier ist? Ist das alles nicht erst einmal genug? Was wäre dann überhaupt noch ein gutes Hörspiel? Wäre das ein gutes Hörspiel, wenn ich einen Menschen spielen würde, der so depressiv wird, dass er handlungsunfähig ist und nichts mehr produzieren kann? Und nachher freuen sie sich darüber, das gehört zu haben. Sie klatschen sich in die Hände und sagen, ja, genau das habe ich gehört. Wie ich nichts mehr tue, eine ganze Stunde lang. Würde ich ihnen dann noch ausreichen? Oder wäre ich ihnen dann auch nicht mehr genug? In dem Zustand, in dem ich wäre. Doch selbst wenn Sie diesen Zustand nicht mehr deuten könnten, hätte er dann nicht trotzdem immer noch einen Wert? Aber einen Wert, den wir noch gar nicht definiert haben, weil er uns so widersprüchlich, so paradox erscheint. Und wenn ich dann also schlecht spiele, als Schauspieler schlecht spiele, dann wäre ich authentisch? Nur wenn ich als Schauspieler gut schlecht spiele, wäre ich dann immer noch ein guter Schauspieler? Und wenn ich als Zuschauer einen anderen Schauspieler dabei beobachten würde, wie dieser schlecht spielt, und zwar so gut, dass ich denke, das ist authentisch, würde ich als Zuschauer das dann gut heißen? Ich befinde mich auf einer flachen Landschaft, wo heutzutage die Schwäbische Alb ist. Ich nähere mich einer Höhle. Sie ist sehr groß. Weil es anfängt zu regnen, gehe ich in die Höhle. Viel wärmer ist es da auch nicht. Es gibt da diese Selbsttechnik. Diese Technik, wenn ich sage, ich habe mich jetzt von mir selbst abgespalten. Und egal, was dann mit mir passiert oder meinem Körper passiert, das spielt keine Rolle mehr. Denn ich stehe auf so einer hohen Distanz zu mir selber, dass ich sagen kann, das bin gerade nicht ich, dem das gerade passiert. Also egal, ob ich jetzt vergewaltigt werden würde oder man würde mich foltern oder ich hätte eine super Krankheit, wie zum Beispiel Prostatakrebs. Das würde mich gar nichts mehr angehen. Das wäre ja nur mein Körper. Das wäre nicht mehr ich selbst. Und das ist der springende Punkt. Es sind zwei Ichs. Das eine Ich, dem es gerade passiert, und dem zweiten Ich erlaubt, aus der Distanz auf sich selber zu schauen und zu sagen, das, was zählt, das ist das Ich, das schaut. Aber nicht das Ich, dem es gerade passiert. Und aus diesem Grund habe ich mich genau jetzt von mir selber abgespalten. Drinnen sitzen die sogenannten Neandertaler. Als ich hereinkomme, gucken sie mich nicht groß an. Ich bin sozusagen einer von ihnen. Deswegen kann ich auch behaupten, dass es einen Schattenmenschen gibt, dem er folgt, der ein Abbild meiner selbst ist. Man könnte ihn auch als einen Daimon bezeichnen, doch der Einfachheit halber nenne ich ihn immer eine Kopie meiner selbst. Und genau diese Kopie meiner selbst trage ich 1 Millimeter von meinem eigenen Gesicht mit mir herum, so dass es für die anderen nicht sichtbar ist. Für die sind wir vollkommen deckungsgleich. Doch für die Menschen, die mich sehr gut kennen, oder wenn man mal ganz genau auf mein Gesicht schauen würde, dann würde man jetzt eine leichte Verwischung feststellen im Gesichtsfeld zwischen mir und dem anderen. Wenn ich mal aufzählen müsste, wie viele Jahre meines Lebens ich in irgendwelchen Therapiesitzungen oder auf einer Psychologen-Couch verbracht habe. Wann war das genau? Das war 97, 98 genau. Das war das Krisenjahr für mich. Das war meine große Depression. Also, vielleicht klingt es komisch, vielleicht lachen Sie gerade, aber stellen Sie sich doch mal vor, Sie sitzen nachts alleine vor Ihrem Telefon und Sie warten darauf, dass es klingelt. Sie schauen auf Ihre Uhr. Es ist genau 23:30. Das bedeutet für Sie, Sie haben jetzt noch genau eine halbe Stunde, die Sie hier sitzen und warten können. Wenn die halbe Stunde dann vorbei ist und niemand hat Sie angerufen, dann ist die Sache entschieden. Dann sagen Sie zu sich selbst, gut, die halbe Stunde ist um. Keiner hat mich angerufen. Und deswegen ziehe ich jetzt meine Schuhe an, dann fahre ich in die Innenstadt, such mir dort eine schöne Brücke aus und spring von der Brücke herunter. Und dann ersaufe ich mich selbst. Dann ist es gut. Dann muss auch nichts mehr geklärt und geredet werden, weil dann ist es auch schon vorbei. Und vielleicht habe ich damit sogar die wenigsten Unannehmlichkeiten erzeugt, weil ich mich selber quasi hinfortgetragen habe. Und deswegen wartest du. Und du wartest und du wartest und du wartest. Weil insgeheim willst du doch, dass du es nicht tust. Weil du ja immer noch glaubst, weil du ja immer noch hoffst daran, dass du sagst, ja, eigentlich bin ich ja immer noch ein Bestandteil dieses Lebens, bitteschön. Aber was für ein Leben ist das denn, wenn ich meine Zeit nur noch damit aufbrauche, nachts alleine vor dem Telefon zu sitzen und darauf zu warten, dass mich irgendjemand anruft? Abend weist man sich ein in die geschlossene Anstalt. Man sagt zu sich selbst, gut, ich weiß jetzt in dieser Situation nicht mehr, was ich machen soll, wie es weitergehen soll mit mir. Nur an diesem Punkt vereint zu sein, mit den anderen Verrückten hier, das ist doch fast so wie an diesem Ort. Ich meine, sie sind verrückt. Ich bin verrückt. Wir sind komplett pervers. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass es so ist. Wenigstens sind wir jetzt mal ehrlich miteinander. Also wenigstens sind wir jetzt wirklich mal ehrlich miteinander. Und das hat ja einen Wert. Das ist ja eine Qualität. Wir gehen auf Jagd. Wir legen uns auf die Lauer und warten. Es dauert etwa 3 Stunden. Da trabt eine Herde Hirsche auf uns zu. Sofort stürmen alle los. Ich schwinge meine Keule und schlage sie dem Hirschen direkt ins Genick. Damals habe ich natürlich immer gesagt, scheiß drauf, scheißegal, ob das Telefon jetzt klingelt oder nicht, dann ist die Sache wenigstens entschieden. Also ich überlasse es quasi einem Schicksal, wie den Göttern zum Beispiel, was dann mit mir selber passiert. Das kann ich überhaupt gar nicht mehr selber entscheiden. Und sollte ich mich dann gegen mein eigenes Leben entscheiden, dann war es zumindest nicht meine eigene Entscheidung, was mir die Sache dann erleichtern würde, wenn ich mich dann selber ersaufe. Und jetzt einfach weiterleben dürfen. Jetzt verhält es sich genau umgekehrt. Wenn ich heute nochmal zurück müsste, wie in einer Zeitkapsel, die Zeit zurück, und ich würde nochmal drüber nachdenken müssen, dann würde ich sowas natürlich nicht sagen. Dann würde ich zu mir selber sagen, du kannst so etwas, du darfst so etwas nicht denken. Und das, was du da tust, das ist ja komplett bescheuert. Nur zum Glück ist es anders gelaufen. Das Tier stößt einen wehklagenden Schrei aus und stürzt zu Boden. Wir bilden einen Kreis um das verwundete Tier. Als wir mit dem Hirschen zurückkommen, haben die Neandertaler Frauen Pilze gesammelt. Manchmal denke ich, im positiven Sinne denke ich dann, eigentlich lebst du jetzt doppelt. Eigentlich lebst du jetzt 2 Leben. Das eine Leben, das aufgehört hat, und mein eigenes. Und das gibt dir die Verantwortung wieder zurück. Denn jetzt, da ich doppelt lebe, kann ich nicht mehr so gleichgültig mit dem Leben umgehen. Das wäre auch wieder so ein Doppelding. Eigentlich sage ich ja immer, eigentlich sage ich, ich bin ich selbst. Doch da ist ja noch das andere, das durch diese Abspaltung, durch diesen Riss zustande kam. Stellen Sie sich vor, Sie feiern Ihren 40. Geburtstag. Wie würden Sie ihn feiern? Vermutlich wären Sie zu Hause. Sie laden sich ein paar Freunde ein und machen sich einen schönen Abend. Oder vielleicht gehen Sie tanzen in eine Diskothek. Bei meinem Bruder Martin war es so, an seinem 40. Geburtstag ist er zu Hause, bei unseren Eltern. Und meine Tante und mein Onkel sind auch da. Und gemeinsam sitzen sie bei Kaffee und Kuchen. Bereits am frühen Nachmittag sagt er dann zur Gemeinschaft, dass er nach Hause gehen wolle, um dann mit seinen Freunden seinen Geburtstag weiterfeiern zu können. Und erst hinterher, viele Jahre später, erfahren wir dann rückwirkend über seine Freunde, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Tatsächlich ist mein Bruder Martin an seinem 40. Geburtstag nach Hause gegangen. Er war alleine und er hat seinen Geburtstag mit niemandem gefeiert. Und eine Woche später war mein Bruder Martin tot. Eine Woche nach seinem 40. Geburtstag erhängt sich mein Bruder Martin in seiner Wohnung. Warum belügt jemand seine Familie? Weil er Geheimnisse hat? Das ist nur ein Teil davon. Wenn ich das alles aufzählen müsste, das wäre wie in einem Kriminalfall die Indizien. Die treten aber inzwischen so zahlreich auf, dass sie anfangen, sich zu widersprechen. Das Bild stimmt nicht mehr. Warum zum Beispiel schreibt er mir in einer persönlichen Nachricht, dass er sich darauf freut, im April in der Türkei zu sein, um mit uns zusammen, meiner Frau und mir, unsere Hochzeit zu feiern. Doch er nimmt sich bereits im Februar, am letzten Februartag auf den 1. März das Leben. Warum setzt man so eine Botschaft noch in die Welt? Handelt es sich hierbei um einen Menschen, der darauf hofft, dass man zwischen den Zeilen liest und dann erkennt, dass da ein Mensch ist, der Hilfe braucht? Oder verhält es sich genau umgekehrt? Und es geht vielmehr darum, zu verschleiern, was man tatsächlich vorhat. Der Abschiedsbrief zum Beispiel. Der war gerade mal 5 Zeilen lang. Mein Name steht da gar nicht drin. Also, mein Bruder richtet sich an unsere Eltern, aber nicht an mich. Soll ich mir etwas dabei denken? Hat er mich vergessen? Bin ich da irgendwo in den Zeilen mit impliziert? Das macht mich nachdenklich. Zeit seines Lebens war er immer der ältere Bruder gewesen. Das habe ich ja die ganze Zeit immer erwähnt, dass mein Bruder Martin genau 2 Jahre älter war als ich. Doch dann mit 40 Jahren hat sich's plötzlich umgedreht. Und ich glaube, am unheimlichsten war der Tag, an dem ich wusste, dass ich 40 Jahre alt werde. Ich habe mir dann ausgemalt, was passiert mit mir, wenn ich 40 werde. Werde ich mich dann auch umbringen? Passiert mir dann genau dasselbe? Und die einzige Konsequenz war dann, dass ich ebenfalls 40 werde und dann 41 und dann 42 und das war's. Das war alles. Und jetzt mit 42 Jahren bin ich paradoxerweise nicht mehr der 2 Jahre jüngere, sondern der 2 Jahre ältere Bruder. Mit der Erfindung einer Zeitmaschine konnte ich für einen Tag in die Zeit vor 300.000 Jahren zurückgesetzt werden. Alle kauen auf dem noch halbrohen Fleisch herum. Ich lege mich auf ein paar Steine. Schlafe ein. Am nächsten Morgen liege ich in meinem Bett. Ich kann mich noch daran erinnern, das war kurz nach der Premiere von Great Depressions. Nach den Vorstellungen war ich zu Hause bei meinen Eltern in Hamburg. Ich war zu Besuch. Und als ich da war, bin ich die ganzen Sachen durchgegangen, die mein Bruder und ich besaßen, aus unserer Kindheit. Also Fotoalben, Spielzeuge und so weiter und so fort. Und als ich die Sachen so durchforstet habe, bin ich auf eine Schachtel gestoßen, Die habe ich aufgemacht und darin befand sich ein Sachkundeheft aus der 4. Klasse von meinem Bruder Martin. Das heißt, den Text, den Sie gerade eben gehört haben, den hat mein Bruder geschrieben, als er 10 Jahre alt war. Nachdem ich den Text gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, ist das ein Zufall? Oder nicht? Was soll ich dazu noch sagen? Man kann natürlich auch sagen, bevor du willst, dass jemand weint oder dass jemand weint für dich, weine erst mal selbst. Am Anfang ist es eine Art Körperlichkeit. Wie eine Versenkung. Ich sehe dabei auf den Fußboden oder gegen die Wand. Ich versuche an nichts zu denken. Der Anfang ist wie ein Schauspiel. Die Unterlippe beginnt zu zittern. Der Kiefer hängt langsam herunter. Der Mund ist auf. Die Gedanken versuchen sich zu fokussieren. Und meine Augen sind auf. Aber sie sind nach innen gerichtet. Und während des Durchforstens durch mein eigenes Gefühl, dann habe ich auch schließlich das Gefühl, das ich brauche. Und dann muss ich es nur noch hochholen. Nur das Hinunterbeugen, also das Holen, das ist reine Technik. Das ist fast so, als wollte ich etwas aufheben, was am Boden liegt. Nur wenn ich dann das Gefühl habe und ich weiß, dass es kommt, dann muss ich es sofort durchlassen. Dann muss ich es loslassen und es bohrt sich dann wie durch Stein. Nur wenn ich es zu schnell hole, dann verlässt es mich. Und wenn ich mich zu sehr darauf konzentriere und zu viel Zeit vergeht, dann verlässt mich das Gefühl auch. Ich glaube, es entwickelt seine größte Kraft, also das Gefühl entwickelt seine größte Kraft genau dann, wenn wir nicht versuchen würden, unsere Gefühle hochzuhieven wie Gewichtheber, sondern wenn wir das Gefühl aus der Stille herausholen, wie aus dem Nichts. Ich denke, es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, als wenn wir eine andere Person dabei beobachten würden, wie diese gerade versucht, ihr Gefühl hochzuhieven. Sie drückt sich dann krampfhaft technisch noch eine Träne aus den Augen, um damit dann anzudeuten, sie wäre jetzt traurig. Diese Person ist jetzt betroffen. Das kann man gerne mal machen. Das kann passieren. Nur das lässt mich dann kalt. Nein, ich denke, wenn das Gefühl aus der Stille herauskommt, wie aus dem Nichts, dann hat es die größte Kraft. Dann kann es sich wie durch Stein bohren. Das war jetzt nicht perfekt. Nein, also es war noch nicht mal richtig gut. Aber zumindest war der Versuch authentisch. Great Depressions von Jan-Philipp Stange, Malte Scholz und Chris Merken. Hörspiel nach einer Inszenierung von Jan-Philipp Stange am Studio Naxos. Uraufgeführt in Frankfurt am Main 2018. Mit Malte Scholz und Judith Altmaier. Ton und Technik Josuel Teegarten. Funkeinrichtung Leon Hase. Produktion Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion Cordula Huth. Zum Hörspiel Great Depressions finden Sie ebenfalls hier in der Audiothek ein Interview zum Thema Depressionen zwischen Hörspielregisseur Leon Hase und der Psychoanalytikerin Prof. Dr. Leutzinger-Bohleber.